الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seien auf dem Führer und der gottesfürchtigen Menschen, auf dem Anführer und dem Führer unserer Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, meine lieben Brüder und Schwestern, zunächst einmal möchte ich mir und euch gratulieren dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ein so langes Leben geschenkt hat, auch diesen kommenden Ramadan insha'Allah ta'ala erleben zu dürfen. Und das ist wahrlich eine Gunsterweisung Allahs und beweist uns ein weiteres Mal, dass wir ohne der Barmherzigkeit Allahs nichts zustande bringen könnten. Denn Allah wollte, hätte er uns vorher schon abgerufen. Und so berichtet uns Ubayd ibn Khalid al-Sulami radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbrüderte einmal zwei Männer miteinander. Bis am Anfang des Islam, als die Muhajirin nach Medina ausgewandert sind und dort mit den Ansar zusammentrafen, hat der Prophet alaihi salatu wasalam immer zwei Personen miteinander verbrüdert. Das heißt, sie haben zusammen gelebt, als wären sie zwei wirkliche Brüder, als wären sie zwei wirkliche Blutsbrüder, und sie haben voneinander geerbt und sie haben ihr Vermögen miteinander geteilt und so weiter und so fort. Das war am Anfang der medinensischen Zeit. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbrüderte einmal zwei Männer miteinander. Dann wurde der eine umgebracht und der andere starb nach ihm etwa einen Freitag später. Das heißt, sie beiden waren verbrüdert wie zwei Brüder in diesem Leben. Und sie haben also zusammen gelebt, zusammen gegessen, zusammen gewohnt. Und nachdem der eine getötet wurde, nicht mal eine Woche später, also maximal eine Woche später, ist der andere ebenfalls gestorben. Und die Leute haben sich gedacht, subhanallah, guck mal, wie die zwei in diesem Leben zusammen waren. Und so Allah will, dass sie auch im nächsten Leben sofort wieder zusammen sind. So haben die Leute gedacht. Dann beteten, der Überlieferer sagte, dann beteten wir ihn, wie für ihn das Totengebet, das Janaza-Gebet. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, was habt ihr im Gebet gesprochen? Was für ein Bittgebet habt ihr für den Verstorbenen gesprochen? Als hätte der Prophet alaihi wasallam eine Offenbarung bekommen, dass sie etwas gesagt haben, was nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen zur Zeit des Propheten alaihi salatu wasallam sagen die Gelehrten, wenn dort etwas passiert in der Anwesenheit des Propheten alaihi salatu wasallam, dann ist das Argument, weil der Prophet alaihi salatu wasallam niemals schweigen wird über eine Sache, die sündhaft und falsch ist. Der Prophet fragte, was habt ihr im Gebet gesprochen? Wir sagten, wir haben für ihn Bittgebete gesprochen und dabei gesagt, O Allah, vergib ihm und mache, dass er mit seinem Gefährten zusammen ist. Vergib ihm, dem Zweiten, und mache, dass er mit dem Ersten, der vor einer Woche getötet wurde, zusammenkommt im Jenseits. Dann sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und was ist mit seinen zusätzlichen Gebeten? Und was ist mit seinen zusätzlichen Gebeten? Das heißt, die Gebete, die er eine Woche lang mehr verrichtet hat als der Erste. Was ist mit seinen zusätzlichen Gebeten, nachdem der andere nicht mehr gebetet hat? Und was ist mit seinem zusätzlichen Fasten, nachdem der andere nicht mehr gefastet hat? Und was ist mit seinen zusätzlichen Taten, nachdem der andere keine Taten mehr vollbracht hat? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zwischen ihnen beiden ist ein Abstand, der so groß ist wie zwischen Himmel und Erde. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, ebenso zwischen euch und denjenigen, die letztes Jahr zuletzt erlebt haben, ist ein Abstand wie zwischen Himmel und Erde, und Allah weiß, wie groß dieser Abstand ist. Ich möchte mich und euch dazu eindringlich erinnern, dass wir uns auf diesen edlen Monat wirklich vorbereiten. Denn der Prophet ﷺ hat versprochen, dass demjenigen, der diesen Monat auf aufrichtige Weise fastet, in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs, dass Allah ihm seine Sünden vergeben wird. Und der auch das Gleiche macht in Bezug auf die Gebete in der Nacht. Aber dafür muss man sich vorbereiten. Dafür muss man sich vorbereiten. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala über eine Gruppe von Menschen, die behauptet haben, wir wollten eigentlich das und das machen. Aber sie haben nichts dafür getan, um ihr Ziel zu erreichen. So sagte er im Koran, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Das heißt, wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, dann hätten sie sich auch wirklich darauf vorbereitet. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, bereitet euch auf den edlen Monat Ramadan mit einer aufrichtigen Taube für Allah subhanahu wa ta'ala vor. Bereitet euch auf diesen Monat vor, indem ihr euch Allah Azza wa Jal wirklich und ernsthaft und wahrhaftig ihm zuwendet. Allah sagte im Koran al-Karim, Tubu ila Allah, das wendet euch Allah zu. Vergesst, liebe Geschwister, die Sünden, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, in dem Sinne, dass sie nicht euch aufhalten sollen, nach vorne zu schauen. Öffnet eine neue Seite mit eurem edlen und großzügigen Herrn, der sich selbst beschrieben hat mit der Eigenschaft, dass er stets die Tauba desjenigen, der sich ihm reuevoll zuwendet, akzeptiert. Meine lieben Geschwister, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet alayhi salatu wassalam einmal auf die Kanzel hinaufgestiegen ist. Und dann hat er dreimal hintereinander gesagt, O Allah, erhöre dieses Gebet. O Allah, erhöre dieses Gebet. Amin auf Arabisch. O Allah, erhöre dieses Gebet. Als hätte er etwas gehört und die Sahaba haben es nicht gehört. Und es war nämlich die Offenbarung. Und so war Jibril bei ihm. Und deswegen haben die Sahaba ihn gefragt, O Gesandter Allahs, was hast du denn gesagt? Du hast dreimal Amin gesagt. Worum geht es? Er sagte, Jibril kam zu mir und sagte zu mir Folgendes, möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen verfluchen, der Ramadan erlebt und trotzdem ihm seine Sünden nicht vergeben werden und daraufhin in die Hölle eingeht. Möge Allah azza wa jalla ihn weit, weit entfernen von seiner Barmherzigkeit. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amin. Naam, jemand, der diesen Monat erlebt und es nicht schafft, dass Allah ihm seine Sünden vergeht, der hat es nicht besser verdient, als so wie es der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith befindet sich in Sahih Ibn Hibban. Meine lieben Brüder, noch drei wichtige Punkte. Erstens, bereitet euch auf diesen Monat vor, besonders hinsichtlich des edlen Koran al-Karim. Denn dieser Monat ist der Monat des edlen Koran. Das ist der Monat, in dem Allah azza wa jalla diesen Koran herabgesandt hat. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat in diesem Monat Jibril a.s. den Koran jeden Tag vorgelesen und einmal im gesamten Monat durchgelesen. Er hat Jibril den gesamten Koran in diesem Monat einmal vorgetragen. Und vortragen bedeutet nicht nur zu lesen, sondern auch, dass man sich mit seinen Inhalten und Bedeutungen beschäftigt. Deswegen ist das Mindeste, dass wir ebenfalls dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Hinsicht nacheifern und jeden Tag in dieses Buch reinschauen. Und auch wenn du kein Arabisch verstehst, ist das Lesen an sich eine Ibadah. Das Lesen an sich, dafür erhältst du Hasanat und gleichzeitig sollst du auch in deiner Sprache nachschauen, was diese Worte bedeuten. Ebenso, liebe Geschwister, möchte ich noch auf den zweiten von drei Punkten hinweisen. Der zweite Punkt ist, dass wir uns in diesem Monat, meine lieben Geschwister, wir befinden uns jetzt am Ende des Monats Schaban. Und die Menschen ab der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis vor kurzem, die Menschen seit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis vor kurzem, egal welcher Rechtsschule sie sich angehörten, egal ob sie Hanafiten waren, Malikiten waren, Schafiiten waren, Hanbaliten waren, von Ahlul Hadith waren oder Zahiriten waren, egal welcher Rechtsschule sie angehörten, sie haben immer gefastet, sobald sie den Neumond gesehen haben mit eigenen Augen oder sobald der Monat Schaban 30 Tage vollendet war. Das heißt, sie haben gefastet, entweder wenn sie den Neumond gesehen haben nach 29 Tagen des Schaban oder sobald der Monat Schaban bereits 30 Tage hatte, denn es kann nicht sein, dass ein Monat 31 Tage im Mondkalender hat. Warum haben die Menschen das gemacht? Weil der Prophet alaihi salatu wassalam dazu klare Aussagen getroffen hat. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, fastet, wenn ihr den Neumond seht. Und brecht euer Fasten wiederum, wenn ihr den Neumond seht. Und solltet ihr ihn nicht sehen können, weil es bewölkt ist, dann schätzt den Monat Schaban auf 30 Tage. Solltet ihr den Mond nicht sehen können, dann schätzt den Monat Schaban auf 30 Tage. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, was wir machen, wenn wir ihn sehen und auch klar gemacht, was wir machen sollen, wenn wir ihn nicht sehen. Warum? Weil diese Umma ist, diese Scharia, dieses Gesetz ist nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen herabgesandt worden, die irgendwelche Berechnungen machen können, sondern für alle Menschen zu allen Zeiten. Ebenso sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, fastet nicht, bis ihr den Neumond gesehen habt. Und brecht euer Fasten nicht, bis ihr den Neumond wiederum gesehen habt. Das heißt, der zweite Neumond ist der Neumond von Schawal. Und beide Hadithe, die ich erwähnt habe, beide Hadithe sind authentische Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Befinden sich beide bei Bukhari und beide bei Muslim. Und sie sind eindeutig und klar verständlich für jeden Menschen, der die Sprache versteht. Doch leider ist in jüngster Zeit eine Gruppe aufgetaucht, eine irregeleitete Gruppe aufgetaucht, die in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala etwas Neues erfunden hat, was nicht zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Und sie sagen mit ihrer Körpersprache, gemäß ihrer Handlung, und natürlich sprechen sie das nicht mit eigenen Zungen aus, aber ihre Taten sprechen folgende Worte. Sie sagen, O Gesandter Allahs, du sagtest, fastet, wenn ihr den Neumond gesehen habt, aber wir werden uns dir widersetzen und wir werden fasten, auch wenn wir den Neumond nicht gesehen haben. Und sie sagen, O Gesandter Allahs, du hast gesagt, fastet nicht, bis ihr den Neumond gesehen habt. Aber wir werden trotzdem fasten, selbst wenn wir den Neumond nicht gesehen haben. Warum? Weil wir gehorsam sind den astronomischen Berechnungen gegenüber und unseren eigenen Neigungen gegenüber und weil wir behaupten, dass wir dadurch die Muslime vereinen. Subhanallah, als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor ihnen gewarnt, egal, liebe Geschwister, egal wie sie aussehen, egal welche Kleidung sie tragen, egal wie groß ihre Turbane und ihre Bärte sind und egal wie sie auch ihre Worte ausschmücken mögen, manchmal schmücken sie ihre Worte aus, indem sie sagen, wir wollen die Muslime vereinen und als ob, subhanallah al-azim, als ob die islamische Umma in dem Zustand, in dem sie sich jetzt gerade befindet, als ob sie nichts anderes braucht, als dass wir am gleichen Tag beginnen zu fasten und am gleichen Tag wir aufhören zu fasten. Als wäre nichts anderes an Problemen übrig geblieben, als dass wir gemeinsam beginnen zu fasten, aufhören zu fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der als letzter Prophet entsandt worden ist, hat folgende Offenbarung eingegeben. Bekommen. Er hat folgende Worte gesprochen, sallallahu alaihi wasallam, als wollte er uns vor diesen Menschen warnen und sagte, wir sind eine Gemeinschaft, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Wir schreiben nicht auf und wir berechnen auch nicht. Das heißt, wir berechnen nicht den Monat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Monat hat manchmal 29 Tage und manchmal 30 Tage. Dieser Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. Klar und deutlich, ich weiß nicht, diese Leute, die trotzdem nach Berechnungen gehen, haben sie diesen Hadith nicht gesehen, obwohl er sich bei Bukhari und Muslim befindet? Wo haben sie dann nachgeschaut? Oder haben sie diesen Hadith gelesen und haben sie sich ihm widersetzt? Dann ist die Katastrophe noch viel, viel größer. Und sie haben Einbildungen, keine wirklichen Beweise. Manchmal behaupten sie, dass es zu den Zielen der Scharia gehöre, dass wir die Muslime vereinen. Und deswegen machen wir das, was wir machen. Und manchmal sagen sie, dass die heutigen Wissenschaften waren den Menschen damals nicht zugänglich. Und deswegen handeln wir danach, auch wenn die Menschen damals nicht danach gehandelt haben. Was die Vereinigung der Umma angeht, liebe Geschwister, was bedeutet es, dass wir uns vereinigen? Was bedeutet es, dass wir uns vereinigen und dabei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzen? Was ist das für eine verfluchte Vereinigung, wenn wir uns vereinigen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem wir uns ihm widersetzen? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die modernen Wissenschaften, liebe Geschwister, sind ein Mittel zum Zweck, sofern die Religion dieses Mittel uns natürlich auch gesetzlich erlaubt hat. Dieses Mittel zum Zweck, liebe Geschwister, es ist richtig, dass es den Menschen damals nicht zur Verfügung stand, diese genauen Berechnungen, aber ebenfalls steht es den meisten Menschen heutzutage ebenfalls nicht zur Verfügung und wahrscheinlich uns von uns hier gar keinem. Deswegen, es steht nur manchen Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, zur Verfügung und das ist nicht die Religion Allahs, die er für alle Menschen und für alle Zeiten herabgesandt hat. Deswegen die Zusammenfassung ihrer gesamten Argumente, die Zusammenfassung der Argumente der fehlgeleiteten Gruppe ist, dass sie sich dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzen und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, so sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Und deswegen darf man sich auf diese astronomischen Berechnungen nicht berufen, egal ob es darum geht, eine Zeugenaussage zu verwerfen oder ob es darum geht, den Monat zu bestimmen, dass er, wann er beginnt. Das heißt, selbst wenn sie sagen, man kann den Neumond nicht sehen, aber eine redliche muslimische Person oder zwei, je nachdem, welche Meinung man vertritt, hat den Neumond gesehen, dann handelt man danach, selbst wenn die Wissenschaftler etwas anderes sagen. Und umgekehrt genauso, wenn sie sagen, dass man den Neumond sehen kann, aber niemand sieht ihn. Trotzdem handeln wir nicht danach und wir werden nicht fasten, bis wir den Neumond gesehen haben oder 30 Tage des Schaban vollendet haben. Und so werden wir, liebe Geschwister, wie immer heute Abend, inshallah ta'ala, spätestens nach dem Maghrib-Gebet bekannt geben, wann der Ramadan beginnt, morgen oder übermorgen. Und die letzte Angelegenheit, weil viele von uns gewohnt sind, ihre Zakat in diesen Tagen zu bezahlen, obwohl es hat mit Ramadan speziell nichts zu tun, aber ich meine die Zakat des Vermögens und nicht die Zakat al-Fitr, die Zakat des Vermögens. Deswegen weise ich trotzdem darauf hin, weil viele es sich zur Gewohnheit gemacht haben, es in diesen Tagen zu geben. Ich habe gesehen, dass an diesen Tagen der Nisab der Zakat liegt bei etwa 300 Euro. Das heißt also, wer 300 Euro oder mehr ein gesamtes Mondjahr lang besessen hatte, muss dafür 2,5% an Zakat abgeben, an eine der Kategorien, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns gesetzlich gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, Ramadan zu fasten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gesundheit geben und Kraft geben und Geduld geben, und dass er uns auch die Kraft gibt, in diesem Jahr auch das Tarawih-Gebet zu verrichten, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu beten haben. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka an Muhammad.